Mein Wort, denn ich bin bei dir jetzt und für immer, sei unverzagt. Ich werde nie einsam mehr sein, niemals mehr sein, denn ich gab ihm mein Herz ihm allein. Darum lass ich alle Furcht wisch alle Tränen ab, ich werde nie einsam mehr sein, niemals mehr sein. Bist du einsam und allein auf deinem Weg? Komm zu dem Heiland, er sucht auch dich. Was er liebt, tut er für dich. Lass nie allein dich, liebreich umgib dich, glaube es ihm. Du wirst nie einsam mehr sein, niemals mehr sein. Wenn du dein Herz dem Herrn schenkst allein, darum lasse alle Furcht und wisch alle Tränen ab. Du wirst nie einsam mehr sein, niemals mehr sein. Oh, wie köstlich ist der Herr, liebend und treu. Er ist mit uns täglich aufs Neue. Für immer, oh, welch ein Glück. Wir werden nie einsam mehr sein, niemals mehr sein. Denn wir gehören dem Heiland allein. Darum gehen wir Hand in Hand mit dem Herrn durchs Erdenland. Wir werden nie einsam mehr sein, niemals mehr sein.